Kann ich Ihnen irgendwie helfen? Vielen Dank. Nein. Kommissär Adamsberg näherte sich der kleinen Frau, die unentschlossen vor dem Eingangsportal der Brigade kriminell stand und auf irgendetwas zu warten schien. Eine Taube hockte neben der Alten auf dem Boden. Und man hätte fast meinen können, sie fliege mit davon, wenn er den Vogel im Vorbeigehen aufschreckte. Wollen Sie da hinein? Möchten Sie mit einem Polizisten reden? Monsieur le Commissaire Adamsberg, sagt Ihnen das was? Ja. Kommen Sie von weit her, um ihn zu sprechen? Aus Ordebeck. Nie gehört. In der Normandie. Geht es um etwas Ernstes? Ja, sicher ist es ernst. Um einen Mord? Darüber kann ich nur mit diesem Kommissär reden. Ich bin der Kommissär. Und warum haben Sie das nicht gleich gesagt? Ich weiß ja auch nicht, wer Sie sind. Das würde nichts bringen. Man sagt seinen Namen und dann plappert alle Welt ihn nach. Und was macht das schon? Ärger! Niemand darf etwas wissen. Aber was hat diese Taube, dachte Adamsberg. Warum fliegt sie nicht weg? Er bückte sich zu dem Vogel und nahm ihn in die Hände. Meine Drecksgöre hat ihr die Beine zusammengebunden. Sie lieben Tauben? Nein. Ich weiß nicht, ob man dieses Spiel bei Ihnen kennt, aber in Paris gibt es das. Einen Vogel fangen und ihm beide Beine mit 3 Zentimetern Schnur zusammenbinden. Dann kann die Taube nur noch mit kleinen Hüpfern vorwärts kommen, verendet langsam an Hunger und Durst. Ich verabscheue dieses Spiel und ich werde den Kerl finden, der sowas macht. Kommen Sie mit in mein Büro. Adamsberg vertraute den Vogel der Riesin in seiner Mannschaft an. Lieutenant Violette Retoncourt. Sieht übel aus. Mal sehen, was ich tun kann. Bringen Sie die Taube heute Abend zu mir. Serg, mein Sohn, kann sich um Sie kümmern. Und lassen Sie Proben von der Schnur nehmen. Kein Problem. Der Kommissär presste kurz die Lippen aufeinander. Wie jedes Mal, wenn er der Grausamkeit begegnete. Und dieses Stück Schnur gehörte dazu. Die Nacht des Zorns. Teil 1. Von Fred Vargas. Aus dem Französischen von Waltraud Schwarze. Musik Tom Kubli. Bearbeitung und Regie Jörg Schlüter. Sie sagten, Sie haben Kinder? 4. 3 Jungen und ein Mädchen. Ich bin Witwe. Was ist vorgefallen? Um diesen Mann geht es. Er ist verschwunden. Und in seiner Wohnung lag der Inhalt seiner beiden Gefriertruhen über den Boden verteilt. Sie waren vollgestopft mit Wildbret. Wie ist sein Name? Michel Herbier. Ein Freund von Ihnen oder Verwandter? Oh nein, so ziemlich das Gegenteil. Da kann ich mich nicht einmischen. Wenn dieser Mann verschwunden ist, verstehen Sie, dann ist dafür zwangsläufig die örtliche Gendarmerie zuständig. Und was auch immer Sie wissen, müssen Sie denen dort sagen. Das ist unmöglich, Kommissär. Sie verstehen sich nicht gut mit der örtlichen Gendarmerie? So ist es. Darum hat der Vikar mir Ihren Namen genannt. Sein Cousin war Staatsanwalt von Rouen. Darum habe ich auch diese Reise gemacht. Um mir was zu sagen, Madame Vandermoor. Was mit ihm passiert ist oder passieren wird. Er ist tot. Oder aber er wird sterben, wenn man nichts unternimmt. Madame Vandermoor, ich will Ihnen ja gerne zuhören. Ich will sogar die Gendarmerie in Ordebeck anrufen. Aber ich kann nichts machen, solange ich nichts begreife. Entschuldigen Sie mich eine Sekunde. Der Kapitän der Gendarmerie in Ordebeck. Sagt Ihnen das was, Dorlach? Ordebeck in Calvados? Ja. Es ist Emery. Louis-Nicolas Emery. Louis-Nicolas in Anlehnung an seinen Vorfahren Louis-Nicolas Davout, Marschall des Kaiserreichs, Befehlshaber des 3. Korps von Napoleons Grande Armee. Schlachten bei Ulm, Austerlitz, Elo, en Prusse. Dorlach, der Emery von heute interessiert mich. Seine Herkunft bedeutet ihm viel, Kommissär. Und er lässt niemanden darüber im Unklaren. Aber bis auf dieses napoleonische Erbe ist er ein recht sympathischer Mann. Um die 40, sehr besonnen und vorsichtig. Hat sich in seinen früheren Dienststellen nicht sonderlich hervorgetan. Er will seine Ruhe haben in Ordebeck. Ja, ja, ich danke dir. Dieser Michel Herbier, warum mögen Sie ihn nicht? Alle Welt verabscheut ihn. Er ist ein schrecklich brutaler Kerl. Seit langem will keiner mehr mit ihm auf die Jagd gehen. Er tötet Jungtiere, ganze Würfe und schießt sogar auf trächtige Weibchen. Und die Jagdliga hat ihn ausgeschlossen. Demnach hat er Dutzende Feinde, Madame Vandermoor. Lina, meine Tochter, hat Herbier gesehen. 2 Wochen und 2 Tage vor seinem Verschwinden. Sie hat es ihrer Chefin erzählt. Und am Ende hat ganz Ordebeck es gewusst. Was? Dass sie das wütende Heer gesehen hat. Und Herbier war unter ihnen. Und noch 3 andere. Ist das ein Verein? Das wütende Heer? Das sagt Ihnen nichts? Nein. Sie kennen nicht Manny Elgin? Meine Tochter hat Herbier gesehen und noch ein paar andere. Jean Clayeux und Michel Mordombeau. Aber den 4. hat meine Tochter nicht erkannt. Wo hat Ihre Tochter dieses Heer gesehen? Auf dem Weg von Bonneval, im Wald von Alence. Da ist es immer durchgeritten. Kommen Sie morgen noch einmal wieder. Oder rufen Sie mich an, wenn alles in Ihrem Kopf ein wenig klarer ist. Sie lebt noch? Es ist nicht sicher, ob sie die Nacht übersteht. Ich habe über 1 Stunde gebraucht, die Schnur von ihren Beinen zu lösen. Sie muss tagelang daran herumgezerrt haben. Aber sie sind nicht gebrochen. Es ist alles desinfiziert. Der Verband muss jeden Morgen gewechselt werden. Und der Mull ist da drin. Danke, Redoncourt. Hat der Typ von der Spurensicherung die Schnur mitgenommen? Nein, liegt im Korb. Er hat sich geweigert, da das Labor nicht für die Analyse von Taubenfesseln bezahlt wird. Es ist übrigens ein Täubrich, hat Danglars gesagt. Sie hat dich beeindruckt, was? Sie beeindruckt jeden beim ersten Mal. Und alle folgenden Male auch. Sie ist sehr schön. Wie du meinst? Das wütende Heer. Sagt dir das was? Das was? Wir werden Dorlar danach fragen. Das gehört zu den Dingen, die du längst wüsstest, wenn wir uns früher kennengelernt hätten. Es gibt 3 Regeln zu beachten, Serg, und damit bist du aus dem Schneider. Wenn man eine Sache nicht bis zum Ende durchstehen kann, muss man Lieutenant Vérinck fragen. Wenn einem etwas Schwieriges nicht gelingt, Lieutenant Violette Rettoncourt, und wenn man etwas nicht weiß, Commandant Danlard. Danlard weiß wirklich alles? Er weiß alles, was auf den ersten Blick nicht von Nutzen ist. Alle Bibliotheken dieser Welt haben Eingang gefunden in Danlards Kopf, und noch immer ist eine Menge Platz drin. Ach, das ist etwas Kolossales, Unerhörtes, etwas, das ich dir nicht beschreiben kann. Darf ich ein Glas mit euch trinken? Natürlich, wenn du nicht so viel säufst wie Danlard. Wie schätzt du ihren Zustand ein? Sie zittert, aber sie atmet. Dieses Heer, ist es über den Pfad von Bonneval gekommen? Das ist der Name, den die Frau genannt hat. Na, das ist ein Weg, über den Menil-Elquin zieht. Oder das wütende Heer, wenn Ihnen das lieber ist. Nur wenige Männer oder Frauen haben es je gesehen. Das ist eine lange Geschichte. Vielleicht hilft eine alte Chronik aus dem 13. Jahrhundert weiter. Geben Sie mir einen Augenblick. Hier, ich habe es extra rausgesucht. Und eine zweite Flasche brauchen wir auch. Wir sind zu dritt. Kein Problem. Hier. Noch eine von den roten, bitte. Hier schreibt ein gewisser Elbo. Der Wald steckt voller toten Seelen und voller Dämonen. Ich habe sie rufen und schreien hören. Den Amtmann von Arc haben wir schon. Jetzt holen wir uns noch den Erzbischof von Reims. Als wir voranschritten und den Wald erreichten, breitete sich schon die Dunkelheit aus, und dennoch hörte ich Stimmengewirr, Waffenlärm und Pferdegewieher, aber ich konnte weder die Schatten erkennen noch die Stimmen verstehen. Als wir zu Hause angekommen waren, fanden wir den Erzbischof in seinen letzten Zügen liegen, und er überlebte keine 2 Wochen, nachdem wir diese Stimmen gehört hatten. Das entspricht nicht dem, was die Mutter von Lina erzählt hat. Sie hat nicht gesagt, dass ihre Tochter Stimmen gehört hätte oder Gewirr oder dass sie Schatten gesehen hätte. Ich glaube, die Mutter wollte ihnen davon erzählen, um ihre Tochter zu schützen. Vor allem darum. Eins ist sicher, Kommissär. Sie dürfte es in Ordebeck jetzt sehr schwer haben. Man meidet sie bestimmt wie die Pest. Was hat sie denn nun gesehen? Lediglich Michel Herbier und 3 andere Kerle mit einigen Männern von diesem Heer. Dieses alte Heer, das da solchen Krach verbreitet, ist eine Armee von Toten, halb vermoderten, schreienden und sich wild gebärdenden Toten, die den Himmel nicht finden. Versuch dir das vorzustellen. Ja klar, Zombies. Kann ich Sie einen Augenblick unterbrechen, Kommandant? Es ist 22 Uhr. Ich muss die Taube versorgen, so lautet die Anweisung. Wer hat sie dir erteilt? Violette Rettoncourt. Warte noch kurz, wir gehen zusammen. Sie wollen tatsächlich gegen den Taubenkiller ermitteln? Aber gewiss, Dollar. Warum denn nicht? Ein Punkt fehlt noch in der Geschichte der Frau Kommissär. Alle, die von dem Heer mitgerissen werden, sind Schurken, schwarze Seelen, Ausbeuter oder Mörder. Und meistens sind ihre Untaten ihren Zeitgenossen nicht mal bekannt. Darum nimmt das Heer sich ihrer an. Wann genau hat Lina die Vision gehabt? Vor über 3 Wochen. Dann ist der Mann zweifellos tot. Von Menil-Elquin geholt. Menil, Kommandant? Vom Geschlecht der Elquin, wenn du so willst. Ist es eine lokale Legende? Nein, Menil-Elquin zieht durch ganz Nordeuropa. Über den Pfad von Bonneval seit 1000 Jahren. Aber in Wirklichkeit haben wir es hier nur mit einer unglücklichen jungen Frau zu tun, die so verstört ist, dass sie Visionen hat. Und einer Mutter, die so verängstigt ist, dass sie ihr glaubt und sogar die Polizei um Hilfe bittet. Eine junge Frau, die 4 Tode ankündigt. Nehmen Sie mal an, Michel Herbier ist nicht einfach nur verreist. Nehmen Sie an, man findet seine Leiche. Gleich am nächsten Morgen rief Adamsberg in der Gendarmerie von Ortebeck an und verlangte Kapitän Emery. Er bemerkte ein Zögern auf der anderen Seite, ob man seinen Anruf durchstellen sollte. Aber schließlich kam Louis-Nicolas Emery doch an den Apparat. Ich höre, Kommissär. Kapitän Emery, ich rufe wegen Herbier an, diesem Verschwundenen mit dem ausgeleerten Gefrierschrank. Herbier? Was interessiert Sie an der Angelegenheit? Es ist ein ganz gewöhnlicher Vermisstenfall. Es würde mich wundern, wenn Sie davon betroffen sein sollten. Das bin ich nicht. Ich würde lediglich gerne wissen, was Sie zu tun gedenken. Das Gesetz anwenden. Niemand hat einen Vermisstenantrag gestellt. Herbier war nicht sehr beliebt in der Gegend. Ja, viele hassten ihn regelrecht. Möglich, dass er eingeschüchtert wurde und sich sang- und klanglos aus dem Staub gemacht hat. Sehr gut möglich, Kapitän. Sagen Sie, gibt es bei Ihnen einen Weg von Bonneval? Ja. Und? Sie haben sich da nicht mal ein bisschen umgesehen? Wenn das eine Vermutung sein soll, Kommissär, dann vermute ich meinerseits, dass Sie Besuch aus Ortebeck hatten. Oder irre ich mich? Keineswegs, Kapitän. Und ich kann mir sehr gut vorstellen, wovon man Ihnen erzählt hat. Von dieser Truppe verfluchter Gespenster, die Lina Vendormeau gesehen hat, falls man das Sehen nennen kann. Und in deren Gesellschaft sie Herbier bemerkt haben will. Auch das stimmt. Ach, Sie werden doch darauf nicht hereinfallen, Kommissär. Wissen Sie, warum Lina Herbier in diesem verdammten Heer gesehen hat? Nein. Weil sie ihn hasst. Er ist ein alter Freund ihres Vaters. Der einzige vielleicht. Folgen Sie meinem Rat, Kommissär, vergessen Sie das Ganze. Dieses Mädchen hat einen Sprung in der Schüssel. Hatte sie schon als Kind. Jeder hier weiß das. Und jeder hütet sich vor ihr. Vor ihr und ihrer ganzen Sippe von Beknackten. Ist nicht ihre Schuld. Im Grunde sind die ja sogar zu bedauern. Wissen alle Leute, dass sie das hier gesehen hat? Alle. Man spricht hier seit 3 Wochen von nichts anderem mehr. Ich könnte darauf wetten, dass seitdem niemand einen Fuß auf den Weg von Bonneval gesetzt hat. Und ich noch viel weniger. Warum nicht, Kapitän? Ach, ich habe keine Lust, dass man überall herum erzählt, Kapitän Emery glaubt an das wütende Heer. Gleiches gilt für Sie, wenn ich Ihnen einen Rat geben darf. Man muss diese Angelegenheit möglichst niedrig hängen. Aber Sie sind jederzeit willkommen, sollten Ihre Geschäfte Sie eines Tages nach Ortebeck führen. Meine Empfehlung. Wie geht's der Taube? Lebt noch. Serk hat sie die ganze Nacht hindurch gefüttert. Gut. Wenigstens eine gute Nachricht. Justin und Noël wollen Sie sprechen. Momo Meshkurt scheint wieder mal ein Ding gedreht zu haben. Aber diesmal gab es erheblichen Schaden. Der Wagen ist komplett ausgebrannt und auf dem Beifahrersitz saß ein alter Herr und schlief. Vermutlich Antoine Clement, Brasseur, Immobilien- und Metallindustrie, dicker Fisch. Mindestens fahrlässige Tötung, da wird er diesmal nicht mit 6 Monaten davonkommen. Ja, die beiden haben die Ermittlungen aufgenommen, aber sie erwarten, wie soll ich sagen, ihre Direktiven. Ja, der Wagen hat im 5. Arrondissement gebrannt. Es handelt sich wie gewöhnlich um einen teuren Mercedes. Attentat auf die Großbourgeoisie. Das ist die Handschrift von Momo Meshkourt. Das war nicht Momo. Wir verlieren nur unsere Zeit. Kommissär, er hat bereits 10 Autos in Brand gesteckt. Man bewundert ihn in der Cité. Er hat einen Namen in der Szene zu verteidigen. Von den fetten Karren bis zu den Leuten, die sie fahren. Ist für ihn nur ein Schritt? Ein Riesenschritt, Justin. Den wird er nie tun. Ich habe ihn während seiner Jugendhaftzeit wirklich kennengelernt. Momo würde niemals ein Auto anzünden, ohne sich den Wagen vorher angesehen zu haben. Bleibt an dem alten Mann dran, der da verbrannt ist. Versucht, Zeugen aus dem Viertel aufzutreiben. Bei dem Ruf, den Momo im 5. Arrondissement genießt, ist es leicht, ihm einen Mord anzuhängen. Momos Alibi stellen wir trotzdem fest. Sucht heute Nachmittag nicht nach mir. Bin bis zum Abend unterwegs. Wohin? Ich möchte ein paar alte Reiter im Wald treffen. Das dauert nicht lang. Sagt ihm der Brigade Bescheid. Ordebeck hatte keinen Bahnhof. Man musste in Cernay aussteigen und einen Bus nehmen. Es war an die 6 Grad kühler in der Normandie, aber immer noch drückend heiß. Der Weg von Bonneval, der durch ein altes, handbemaltes, hölzernes Schild ausgewiesen war, war schmal. Adamsberg schritt ihn langsam ab, immer mit dem Blick ins Unterholz, als er plötzlich eine Gestalt auf einem Baumstamm wahrnahm. Eine Frau, so alt und zusammengekrümmt, dass er fürchtete, ihr Angst einzujagen. Als er sich näherte, hob sie langsam den Kopf. Hallo? Hallo? Sie haben lange gebraucht vom Bahnhof bis hierher. Sie haben auf mich gewartet? Aber nein, ich warte auf meinen Hund. Er ist verrückt nach der Hündin von dem Gehöft in Lelange, gleich da hinten. Und haben Sie keine Angst, so allein auf dem Weg? Weswegen? Wegen dem wütenden Heer? Ich heiße Leon, aber man nennt mich Leo. Jean-Baptiste Adamsberg, Kommissär der Brigade Kriminelle von Paris. Wenn es Herbier ist, den Sie suchen, den finden Sie hier nicht. Er liegt in seinem schwarzen Blut, 2 Schritt von der Kapelle von Saint-Antoine entfernt. Wer das getan hat, der war nicht gerade zimperlich. Man erkennt nicht mal mehr den Kopf. Haben die Gendarmen ihn gefunden? Nein, junger Mann, ich war's. Ich bringe öfter mal einen Blumenstrauß zur Kapelle. Mir gefällt es nicht, dass der heilige Antonius so allein gelassen wird. Der Heilige beschützt die Tiere. Haben Sie auch ein Tier? Ich habe eine kranke Taube. Der heilige Antonius hilft einem auch, verlorene Dinge wiederzufinden. Jetzt, wo ich alt werde, verliere ich schon mal was. Haben Sie es den Gendarmen schon gemeldet? Wie sollte ich denn? Ich muss auf meinen Hund warten. Aber wenn Sie es so eilig haben, brauchen Sie doch nur selbst bei denen anzurufen. Ich glaube, das ist keine so gute Idee. Die Gendarmen mögen es nicht, wenn die Jungs aus Paris sich in ihre Angelegenheiten einmischen. Wenn Sie nach Hause gehen, um die Gendarmen anzurufen, erlauben Sie mir, Sie zu begleiten. Es gibt doch vielleicht ein Hotel in Ordebeck. Sie könnten bei Chéléau übernachten, wenn es sich mit dem, was Sie vorhatten, vereinbaren lässt. Chéléau, das ist bei mir. Es war der Name meiner Pension. Ja, da bist du ja, Flem. So ein feiner Hund, so ein feiner. Fünf Minuten später kam Chéléau in Sicht. Ein langgestrecktes, eingeschossiges altes Haus, das sich seit mindestens 2 Jahrhunderten, wer weiß wie, auf seinen Balken hielt. Und in seinem Innern schien sich seit Jahrzehnten nichts verändert zu haben. Setzen Sie sich auf die Bank. Wir werden Emery anrufen. Er ist kein schlechter Kerl, ganz im Gegenteil. Manchmal bläst er sich ein bisschen auf, weil er einen Vorfahren hat, der Marschall unter Napoleon war. Wir werden uns ein Feuerchen machen. Es wird kühl. Das können Sie sicher. Den Holzschuppen finden Sie, wenn Sie aus dem Haus rauskommen, gleich links. Hallo, Louis. Hier spricht Leo. Als Adamsberg mit einer Ladung Holz auf dem Arm zurückkam, war Leo noch mitten im Gespräch. Und es war eindeutig zu erkennen, dass Emery der Unterlegene war. Mit entschiedener Geste streckte sie dem Kommissär die alte Hörmuschel hin. Du sagst immer nur ein Viertel von dem, was du weißt. Der Rest würde dich nicht interessieren. Du tätst besser dran, dich auf die Socken zu machen, bevor die Tiere ihn fressen. Und wenn du mich sprechen willst, dann morgen. Ich habe ihm das Leben gerettet, als er ein kleiner Knirps war. Der dumme Bengel war kopfüber in den Jean-Lerne-Teich gefallen. Ich habe ihn am Hosenboden rausgezogen. Hier kann er mit seinem kaiserlichen Marschall nicht kommen. Er stammt hier aus der Gegend? Er ist hier geboren. Wie hat er dann hierher beordert werden können? Man setzt wohl nie in ihre Heimatregion ein. Er wird vom Grafen protegiert. Da läuft's von allein. Dem hiesigen Grafen? Remy, dem Grafen von Audebeck. Emery sagt, diese Lina sei total verrückt. Ach, das stimmt nicht. Sie ist ein lebhaftes und anständiges Mädchen, da gibt's gar nichts. Außerdem hat sie ja nicht Unrecht gehabt mit dem, was sie gesagt hat. Er ist tatsächlich tot, Herbier. Louis-Nicolas wird ihn finden, so viel steht jedenfalls fest. Und da sie nicht so sehr beliebt sind, sie und ihre Brüder, wird es einen schönen Schlamassel geben. Die Leute sagen, dass sie den Teufel im Haus haben. Mögen Sie eine? Die schickt mir ein Freund, er hat sie aus Kuba. Warum bin ich hier, Leo, wenn ich sie so nennen darf? Um Lina und ihre Brüder zu schützen. Adamsberg blieb auf der Schwelle stehen und beobachtete ein paar Sekunden lang Kapitän Emery, wie er in seinem Büro nervös auf und ab ging. Ein eleganter, gut aussehender Mann Anfang 40, mit ebenmäßigen Gesichtszügen und vollem, noch immer blondem Haar, in einer etwas zu eng anliegenden, mit Rangabzeichen gespickten Uniform. Adamsberg, was soll das? Leon hat mich über Ihr Missfallen unterrichtet, Kapitän. Setzen Sie sich, Kommissär. Das Vorrecht, als Erster am Tatort zu sein, stand Ihnen zu. Darum habe ich mir den Schauplatz des Verbrechens nicht angesehen. Es fuhr kein Zug mehr, sie bot mir ihre Gastfreundschaft an. Ich hatte nicht damit gerechnet, dass ich bei einem Calvados Grand Cru eine echte Havanna rauchen würde. Wissen Sie, warum diese Frau echte kubanische Zigarren raucht? Wissen Sie, wer sie ist? Leo? Das ist Leon Marie de Valeray, Gräfin von Audebeck. Ein Kaffee, Kommissär? Ich bitte darum. Ja, sie war die erste Frau des Grafen. Aber das war vor 60 Jahren. Eine heiße Jugendliebe. Zucker, bedienen Sie sich hier. Danke. Ja, es gab deswegen einen Mordskandal in der gräflichen Familie, die einen solchen Druck ausübte, dass die Ehe nach 2 Jahren wieder geschieden wurde. Man erzählt sich, dass sie sich noch lange Zeit danach immer wieder getroffen haben. Doch lassen wir Leo. Sagen Sie, verlassen Sie häufiger Ihre Brigade, um unter dem erstbesten Vorwand im Wald spazieren zu gehen? Sagen wir öfters oder ziemlich oft. Leo zweifelt im Übrigen nicht daran, dass Herbier umgebracht wurde. Der brutale Kerl liebt Schrotflinten. Dem Einschuss nach zu urteilen, der aus großer Nähe erfolgte, ist es gar nicht ausgeschlossen, dass er sie den Lauf auf Höhe der Stirn vor sich gehalten und abgedrückt hat. Das ist das Problem mit Leo. Sie ist so schlau, dass sie mit den Jahren zu der Ansicht gekommen ist, dass sie immer recht hat. Und wenn Sie sich nun irren, Kapitän, wenn man Herbier ermordet hat, dann könnte man auch Glayeux ermorden. Das meine ich. Sie verrennen sich, Adamsberg. Oder Sie, Kapitän. Weil Sie keine andere Lösung haben, ein Selbstmord wäre das kleinere Übel. Das müssen Sie mir näher erläutern, Kommissär. Das Verschwinden von Herbier wurde vor über einer Woche festgestellt. Außer einem Kontrollbesuch in seinem Hause, auf den nichts weiteres folgte, haben Sie nichts unternommen. Wenn das ein Mord war, dann stecken Sie bis zum Hals in der Scheiße. Ach, verdammt! Was willst du von mir? Du hast keine Ahnung von der Geschichte. Du weißt nichts von den Leuten hier. Du kreuzt mir nichts, dir nichts aus deiner Hauptstadt auf und gibst deine Befehle. Es sind keine Befehle. Ich werde dir sagen, was hier passieren wird, Adamsberg. Ich werde die Akte über den Selbstmord schließen und in 3 Tagen ist alles vergessen. Es sei denn, natürlich, du hast die Absicht, mich fertig zu machen mit deinem Mordverdacht. Ich habe nicht die Absicht, dich fertig zu machen, Emery. Von mir aus können wir uns gerne duzen, unter Kollegen. Ich sage nur, dass ich an deiner Stelle den nächsten Mann unter Polizeischutz stellen würde. Wenn ich das tue, Adamsberg, liefere ich mich selbst aus. Verstehst du nicht? Damit würde ich sagen, dass ich nicht an RBs Selbstmord glaube. Und ich glaube daran. Soll ich dir sagen, was ich denke? Lina hatte allen Anlass, diesen Typ in den Selbstmord zu treiben. Sie hat es vielleicht sogar absichtlich getan. Und darüber, ja, darüber könnte ich eine Ermittlung führen. Anstiftung zum Suizid. Die von der Mo-Kinder haben allen Grund, RB zum Teufel schicken zu wollen. Ihr Vater und er, das waren 2 solche Brutalos, die immer nur versuchten, sich gegenseitig an Rohheit zu übertreffen. Jetzt steig gefälligst in deinen Zug und vergiss das Ganze. Es war eine Mitteilung aus der Brigade. Rittoncourt sandte eine alarmierende Nachricht, geschrieben in Großbuchstaben. Momo Meschkurt im Verhör. Belastungsmaterial ausreichend für Anklage. Verkohlter alter Mann identifiziert. Clermont Brasseur. Großindustrie. Riesiger Aufruhr. Dringende Bitte um Rückruf. Warum sind Sie noch dort? Man hat gestern die Leiche des Jägers gefunden. Habe ich gelesen und das ist nicht unsere Angelegenheit. Emery ist in der Lage, allein damit klarzukommen. Was soll Momo in einem Verhör? Wir haben ihn heute Morgen festgenommen. Das verwendete Benzin könnte dem entsprechen, das er benutzt. Das reicht nicht aus, um ihn zu verhaften, Dollar. Um den Wagen herum gibt es Spuren benzingetränkter Turnschuhsohlen. Die Sportschuhe wurden heute früh bei Momo gefunden, eingewickelt in einen Plastikbeutel. Kein Zweifel möglich, Kommissär. Der alte Mann im Wagen war nicht zusammengesackt, als er schlief. Er saß noch sehr aufrecht auf seinem Sitz, als der Wagen Feuer fing. Also hat der Brandstifter ihn zwangsläufig gesehen. Damit sind wir schon weg von fahrlässiger Tötung. Der Alte war Antoine Clermont Brasseur. Und Momo soll rein zufällig an ihn geraten sein? Wieso zufällig? Indem er einen Clermont Brasseur umbringt, trifft er den Kapitalismus mitten ins Herz. Vielleicht war das Momos Ehrgeiz. Wer hat bei der Clermont-Gruppe heute die Fäden in der Hand? Der Vater besaß noch immer 2/3 des Bausektors und der Metallindustrie. Er hat 2 Söhne, die sich den Rest teilen. Vereinfacht ausgedrückt. Seit einem Jahr kursierten Gerüchte, wonach der Alte bereits etliche Fehlentscheidungen getroffen hätte und Christian, der ältere Sohn, erwägen würde, ihn zur Sicherung des Konzerns unter Vormundschaft stellen zu lassen. Aus Wut darüber hatte der Alte beschlossen, im nächsten Monat seine Haushälterin zu heiraten, ein Mädchen von der Elfenbeinküste, 40 Jahre jünger als er. Sie hat einen Sohn und eine Tochter, die der alte Antoine anschließend zu adoptieren gedachte. Na, vielleicht eine Provokation. Aber die Entschlossenheit eines alten Mannes kann 100-mal unbeugsamer sein als das Feuer der Jugend. Dollar, wer ist der Techniker, den das Labor schickt? Enzo Lalonde, ein sehr guter Mann. Machen Sie das nicht, Kommissär. Uns brennt der Boden schon so unter den Füßen. Adamsberg rief das Labor an und verlangte Enzo Lalonde zu sprechen. Ach, keine Sorge, Kommissär. In spätestens 45 Minuten bin ich bei Ihnen in der Brigade. Ich beeile mich. Im Gegenteil. Nehmen Sie sich Zeit. Sie werden noch im Labor aufgehalten, stehen anschließend im Stau und werden womöglich in einen Unfall verwickelt. Lassen sich was einfallen, improvisieren Sie. Es heißt, Sie sind gut. Irgendwas nicht in Ordnung, Kommissär? Ich brauche Zeit. Zögern Sie die Probeentnahme so weit wie möglich hinaus und dann teilen Sie mit, dass bei einer Versuchsabweichung die Analyse verdorben wurde. Dass man sie morgen wird wiederholen müssen. Kommissär, ist Ihnen klar, um was Sie mich da bitten? Nur um ein paar Stunden Zeit, nichts weiter. Im Interesse der Ermittlung. Der Angeklagte geht in jedem Fall in den Knast. Also gut, ich mach's. Nur noch eins, Kommissär. Ich werde die Ergebnisse einer Analyse nie fälschen. Verlangen Sie das nicht von mir. Adamsberg wollte den nächsten Zug zurücknehmen und ging zu Fuß in Richtung Bahnhof. Als Leons Hof in Sicht kam, hielt er plötzlich inne. Der Wind trug eine langgezogene Klage herüber. das durchdringende Geheul eines Hundes in großer Bedrängnis. Als der Kommissär den Hof erreichte, stand die Tür des Esszimmers weit offen und Leons langer, magerer Körper lag ausgestreckt auf den Fliesen in einer Blutlache. Und neben ihr der winselnde Flem. Ich komme wieder, Leo. Bitten Sie Kapitän Emery, dass er Sie Tag und Nacht bewachen lässt. Niemand darf zu ihr ins Zimmer. Überflüssig. Sie wird den heutigen Abend nicht erleben. Adamsberg hatte Momo Meschkur 2 Jahre lang nicht gesehen. Er musste inzwischen 23 sein. Zu alt, um noch mit Streichhölzern zu spielen. Zu jung, um den Kampf aufzugeben. Man hatte Momo in den Vernehmungsraum geführt und Adamsberg beobachtete ihn durch die Glasscheibe. Er saß gebeugt auf seinem Stuhl, den Blick zu Boden gerichtet. Der Präfekt persönlich hat angerufen. Momo muss bis heute Abend alles ausgespuckt haben. Order vom Innenminister. Aber Momo hielt Stunden an derselben Version fest. Er hatte diese neuen Turnschuhe in seinem Wandschrank gefunden. Er hatte sie aus dem Beutel herausgenommen. Wenn er Benzin an den Händen hatte, so rührte es von diesen Schuhen her. Wer Antoine Clermont-Brasseur war, wusste er nicht. Wo sind diese berühmten Turnschuhe? Da. Sie stinken immer noch nach Benzin. Durchtränkt bis in die Enden der Schnürsenkel. Es gibt ein Problem. Die Proben, die bei Momo entnommen wurden, sind unbrauchbar. Sie wurden am Ort der Lagerung durch Fremdeinwirkung verunreinigt. Mit anderen Worten, einer der Techniker hat seine Kaffeetasse drüber geschüttet. Enzo Lalonde muss noch mal kommen. Der Präfekt hat angeordnet, Momo die Hände festzubinden, damit er keine Oberfläche mehr berührt. Was? Der Präfekt ist über die Verunreinigung bereits informiert? Er ruft stündlich im Labor an. Und der Typ mit der Kaffeetasse hatte keinen guten Tag. Dollar? Rufen Sie beim Präfekten an und sagen Sie ihm, dass es sinnlos ist, sich an diesem Techniker zu rächen. Wir werden Momos Geständnis noch vor heute Abend 22 Uhr haben. Adamsberg betrat den Vernehmungsraum, mit den Fingerspitzen die Turnschuhe tragend. Über Momos Gesicht ging ein erleichtertes Lächeln. Nein, Mo, das ist das Ende deiner Heldentaten. Weißt du, wen du diesmal angezündet hast? Weißt du, wer das ist? Sie haben es mir gesagt. So ein Typ, der Immobilien und Metalle herstellt. Und der sie verkauft, Mo, in der ganzen Welt. Anders ausgedrückt, du hast eine der Säulen der nationalen Wirtschaft abgefackelt. Nichts weniger als das. Begreifst du? Ich war es nicht, Kommissär. Was ich wissen will, ist, ob du ihn zufällig getötet hast oder ob du es speziell auf Clermont-Brasseur abgesehen hattest. Fahrlässige oder vorsätzliche Tötung. Das macht einen großen Unterschied. Bitte, Kommissär. Beweg deine Hände nicht. Hattest du es auf ihn abgesehen? Wolltest du mit deinem Namen in die Geschichte eingehen? Wenn ja, bist du erledigt. Greif diese Handschuhe über. Zieh diese Schuhe an. Nein, zieh einen. Sie gehören nicht mir. Zieh einen an. Ja. Übernehmen Sie, Mercadé. Ich glaubte immer, Sie wären gegen eine Anklage. Ich habe seine Augen gesehen. Er hat es getan, Dollar. So traurig es ist, aber er hat's getan. Es geht nicht darum, zu sehen oder nicht zu sehen, Kommissär, sondern zu wissen. Donna, ich bin nicht in der Stimmung zu diskutieren. Gehen Sie nach Hause, Kommandant. Das ist das Beste, was Sie tun können. Ich brauche nur 2 Männer hier bei Mo. Mercadé und Estaler. Abscheulich. Adamsberg winkte gleichgültig ab. In einer Stunde würde das Schicksal des jungen Brandstifters entschieden sein. Und morgen würde er sich den Reaktionen seiner Kollegen stellen müssen. Er musste es tun. Die Dringlichkeit ließ ihm keine Wahl. Er hat nichts gesagt. Es wird gleich vorüber sein. Mercadé, legen Sie ihm die Handschellen an und gehen Sie nach oben, sich ausruhen. Nach oben, das hieß in den kleinen Raum mit dem Getränkeautomaten, wo der Lieutenant ein paar Kissen auf den Boden gelegt hatte, auf denen er regelmäßig seine kleine Siesta hielt. Alle in der Brigade wussten von seiner chronischen Müdigkeit. Kommissär. Halt den Mund. Du hast schon den Strick um den Hals und nicht mehr viel Zeit. Ich töte niemanden. Ich töte nichts. Höchstens die Kakerlaken zu Hause. Unrichtig. Irgendjemand hat diesen Antoine Clermont-Brasseur sauber liquidiert und du musst die Rechnung dafür bezahlen. Das ist seit Beginn der Operation so vorgesehen. In 22 Jahren wirst du wegen guter Führung wieder entlassen werden. Vorausgesetzt, du hast nicht vorher deine Zelle abgefackelt. 22 Jahre? Sie haben keine Beweise. Ich kann nicht ohne Beweis verurteilt werden. Aber sicher kannst du das, Mo. Hör auf, wir verlieren bloß Zeit. Ich kann dir 2 Jahre Gefängnis anbieten. Statt 22 nimmst du an. Wie das? Du wirst von hier abhauen und dich verstecken. Aber dir ist klar, dass sie mir eine Erklärung abverlangen, wenn du weg bist. Ja? Du hast diesem Lieutenant Mercadet, das ist der mit dem Seitenscheitel und den ganz kleinen Händen, die Dienstwaffe und das Handy gestohlen, als er im Vernehmungsraum eingeschlafen ist. Er schläft immer ein. Aber er ist nicht eingeschlafen. Widersprich mir nicht. Er ist eingeschlafen. Über dieses Telefon hast du einen deiner Komplizen gebeten, draußen auf dich zu warten. Die Waffe hast du mir in den Nacken gedrückt, hast mich gezwungen, dir die Handschellen abzunehmen und sie mir anzulegen und dir dann den Hinterausgang des Kommissariats zu öffnen. Und jetzt hör mir genau zu. Es stehen 2 Posten auf der Straße. Du gehst raus, indem du die Waffe weiter auf mich gerichtet hältst, aber knallhart. So hart, dass sie gar nicht erst versuchen einzugreifen. Kriegst du das hin? Wenn ich nicht kaltblütig genug aussehe? Dann setzt du dein Leben aufs Spiel. Adamsberg schlich leise in die obere Etage hinauf. In dem Raum mit dem Getränkeautomaten lag Mercadet schlafend auf seinen Kissen und hatte sein Holster abgeschnallt. Der Kommissär entnahm die Magnum, ohne ein Geräusch zu verursachen. Sehr viel behutsamer musste er vorgehen, um das Handy aus der vorderen Hosentasche herauszuziehen. 2 Minuten später verabschiedete er es da leer und schloss sich erneut mit Momo ein. Wo soll ich mich verstecken? An einem Ort, wo die Bullen dich niemals suchen werden. Das heißt? Bei mir zu Hause. Scheiße. Es ist nun mal so. Wir müssen mit den Mitteln auskommen, die wir haben. Ich hatte keine Zeit, mich vorzubereiten. Adamsberg sandte eine eilige Nachricht an Serg, der ihm zurückschrieb, die Taube habe ihre Flügel ausgebreitet. Sie sei bereit zu fliegen. Es ist soweit. Mit Handschellen an den Gelenken, bedrängt von Mo, der ihm die Waffe an den Hals hielt, schloss Adamsberg die 2 Gittertore auf, die auf den großen Hof hinausgingen, wo der Wagenpark der Brigade stand. Während sie auf das Ausgangstor zugingen, legte Mo Adamsberg eine Hand auf die Schulter. Kommissär, ich weiß nicht, was ich sagen soll. Heb es dir für später auf. Konzentrier dich. Ich werde meinem ersten Sohn ihren Vornamen geben, das schwöre ich bei Gott. Geh weiter. Verdammt. Geh einfach weiter. Und sei hart. Kommandant Donlin hatte es sich gerade zu Hause auf seinem Sofa bequem gemacht. Doch plötzlich hatte er dieses unbestimmte Gefühl, dass der Kommissär ihn gerade jetzt in diesem Augenblick brauchte. 20 Minuten später betrat er keuchend die Brigade. Also gut. Sie kommen zu spät und das Ding ist gelaufen. Sie sind wahnsinnig, Adamsberg. Ach, das macht mir nichts aus. Und Sie reißen mich mit hinein? Durchaus nicht. Sie hätten mich nicht durchschauen müssen. Sie können sich auch jetzt noch dumm stellen. Das ist Ihre Entscheidung, Kommandant. Ich bleibe, wenn Sie mir auch nur ein Detail nennen können, das für ihn spricht. Erinnern Sie sich an die Turnschuhe? Ja, und? Ich rede von diesen Turnschuhen mit den extra langen Senkeln, die bei den jungen Leuten so in Mode sind. Ich kenne sie. Meine Kinder haben die gleichen. Und wie binden Ihre Kinder sie zu? Denken Sie genau nach. Indem Sie die Schnürsenkel hinter dem Knöchel entlang führen und dann vorn zusammenknoten. Genau. Sodass die Enden nicht auf dem Boden schleifen. Die Enden waren aber auf mehreren Zentimetern von Benzin durchtränkt. Verdammt! Also hat sich irgend so ein Alter zwischen 50 und 60 Turnschuhe gekauft und hat aber die Schnürsenkel nur vorne zusammengebunden. Und die Enden sind ins Benzin getaucht. Ich habe Mo gebeten, die Schuhe anzuziehen. Erinnern Sie sich? Ja. Er hat sie auf seine Weise geschnürt, hinten herum und dann nach vorne. Wenn Mo das Feuer gelegt hätte, fände sich Benzin unter seinen Sohlen, das ja. Aber nicht an den Enden der Schnürsenkel. Ist es das, Ihr Detail? Ja. Mo ist kein Mörder. Vielleicht war es einer der Clermont-Brasseur-Söhne. Die werden Mo kriegen, wo immer er sich aufhält. Wer hat ihn im Wagen abgeholt? Ich verstehe. Wie der Vater, so der Sohn. Wir haben schon eine kranke Taube. Da können wir auch zwei haben. Sie werden ihn nicht lange bei sich behalten können. Also, was machen wir? Wie gewöhnlich. Einen Bericht. Wir machen einen Bericht. Und das können Sie am besten, Dorla. Adamsberg? Louis-Nicolas Emery, noch im Dienst. Einer meiner Verdächtigen ist entkommen. Na wunderbar. Ist Leon gestorben? Nein, noch hält sie durch. Aber ich nicht. Ich bin meines Postens enthoben. Es war vorauszusehen, Emery. Ich will, dass du den Fall übernimmst. Schließlich ist es ja auch deiner. Meiner? Von Anfang an, noch bevor es einer war. Und wenn du die Ermittlungen leitest, dann kann ich dir unter der Hand behilflich sein. Und du wirst nicht auf mir rumhacken. Das wütende Heer ist dein Schicksal. Erzähl mir doch keine Geschichten, Emery. Du denkst nur daran, wie du deine Haut retten kannst. Die Clermont-Erben, interessieren die dich? Sehr, aber die sind unerreichbar. Nicht für den Grafen von Ortebeck. Dem alten Antoine hat er seinerzeit seine Stahlhütten verkauft. In den 50er Jahren haben sie zusammen Afrika unsicher gemacht. Der Graf ist ein Freund. Als Leo mich am Hosenboden aus dem Teich gefischt hat, war sie noch mit ihm zusammen. Lass mich darüber nachdenken. Aber schnell. Ich denke nie schnell, Emery. Um 2 Uhr morgens war Donlar mit seinem Bericht fertig. Um 6.30 Uhr erhielt Adamsberg den Anruf vom Generalsekretär des Direktors der Präfektur. Darauf den des Direktors selbst, dann den vom Sekretär des Innenministers und um 9.15 Uhr schließlich den des Ministers. Im selben Augenblick betrat der junge Mo seine Küche, bekleidet mit einem viel zu großen T-Shirt, das Serg ihm geliehen hatte, und bat schüchtern um etwas zu essen. Serg mit der Taube auf einem Arm stand auf, um den Kaffee aufzuwärmen. Adamsberg versammelte alle seine Mitarbeiter im großen Konferenzsaal. Es ist alles mein Fehler. Aber ich erinnere mich nicht. Wenn ich jetzt schon einschlafe, ohne es zu bemerken, bin ich nicht mehr diensttauglich. Was im Augenblick viel dringlicher ist, hier ist die Adresse der beiden Clermont-Söhne. Christian und Christophe, man nennt sie auch die beiden Christusse. Mhm. Und glauben Sie allen Ernstes, dass Sie uns die Tür öffnen und wie Erlöser den Weg weisen? Nein. Aber ihr sollt euch Tag und Nacht an Ihre Fersen heften. Wir wissen immer noch nicht, was genau Sie an dem Abend des Brandanschlags gemacht haben. Sie wohnen zusammen in einem riesigen Stadtpalais. Hier sind die Fotos von Ihnen. Sie sehen einander ziemlich ähnlich. 60 und 58 Jahre. Der Dünne ist der Ältere. Christian, wir nennen ihn Erlöser 1. Das ist Christophe, genannt Erlöser 2. Soll das heißen, dass wir Momo jetzt fallen lassen? Mo ist schuldig und wir suchen ihn und gleichzeitig haben wir die Christusse im Visier. Retancourt, gehen Sie auf Tauchstation im Hause Clermont-Brasseur. Vielleicht können Sie sich beim Personal anheuern lassen. Die anderen halten sich bitte zur Verfügung. Man hat uns mit dem Fall Ortebeck betraut. Ich fahre mit Dorlar, falls er dazu bereit ist. Und im Bedarfsfall werde ich auf den einen oder anderen von Ihnen zukommen. Serg und Momo warteten mit dem Abendessen auf Adamsberg. Serg hatte Pasta gekocht mit Thunfischstückchen. Er legte kleine Brocken Fisch neben seinen Teller und die Taube pickte wie besessen darin herum. Ist sie wirklich wichtig für Sie? Ich meine die Taube. Auch dir, Mo, hat man die Beine zusammengebunden. Wer, Mann? Die Großen dieser Welt, die sich mit dir beschäftigen. Adamsberg stand auf und beobachtete durch die heruntergelassene Jalousie den Garten in der anbrechenden Dunkelheit. Zwei verdammte Schnüffler haben sich heute hier in der Nähe rumgetrieben. Bullen? Ich würde sie eher mit dem Ministerium in Verbindung bringen. Was suchen Sie hier? Sie wollen offensichtlich herausfinden, was ich mit den Clermont Brasseurs im Schilde führe. Mo kann nicht hier bleiben. Schauen Sie sich an, in welchem Zustand Leo ist. Und Sie werden genügend Gründe finden, sich dem wütenden Heer in den Weg stellen zu wollen. Das wäre unklug. Einer muss hier bleiben und die Brigade am Laufen halten. Das kann Veronk machen. Das bedeutet doch Urlaub von Ihrem Lieblingskollegen. Wovor haben Sie Angst, Dollar? Ich habe keine Angst. Doch. Ich habe Angst, dass dies mein letzter Fall sein wird. Das ist alles. Um Himmels Willen, Dollar, wie kommen Sie denn auf sowas? Ich habe zweimal davon geträumt, von einem Pferd, das nur noch drei Beine hat. Es wurde von einem Mann in Schwarz geritten. Er schlägt auf mich ein, ich stürze hin, ich bin tot und das war's. Ich weiß, Kommissär, wir glauben nicht an Träume. Und? Und wenn ich dran glauben muss? Pech gehabt. Pech gehabt. Die Nacht des Zorns, Teil 1, von Fred Vargas, aus dem Französischen von Waltraud Schwarze. Es sprachen Kommissär Adamsberg, Ulrich Gebauer, Kommandant Danlard, Felix von Manteuffel, Kapitän Emery, Jürgen Tarach, Lieutenant Rotencourt, Anja Harden, Serg, Marlon Kittel. Momo, Dennis Moschito. Erzähler, Udo Schenk. In weiteren Rollen Therese Dürrenberger, Susanne Barth und viele andere. Musik, Tom Kubli. Bayan, Valentin Butt. Technische Realisation, Benedikt Bitzenhofer und Jens-Peter Hamacher. Regieassistenz, Roman Podeschwar. Bearbeitung und Regie Jörg Schlüter. Eine Produktion des Westdeutschen Rundfunks Köln 2012. Dramaturgie Ursula Schregel.